Sobald sich Jim nach unserem Gespräch mit Tamp Itam auf seine Abendrunde begeben hatte, ging ich allein zum Haus hinauf und wurde unerwartet von dem Mädchen aufgehalten, das augenscheinlich auf diese Gelegenheit gewartet hatte. Es ist schwer zu sagen, was sie mir eigentlich abbringen wollte. Sie wollte eine Versicherung, eine Zusage, ein Versprechen, eine Erklärung. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich glaube, sie nahm an, ich könnte ihr Jim wegnehmen. Warum sind Sie dann überhaupt gekommen? Kundschaft, Geschäfte. Wenn ich hierbei überhaupt einen Wunsch habe, dann viel eher den Jim bleiben zu sehen. Hier in Patusan. Sie verlassen uns immer. Nichts und niemand kann Jim und Sie voneinander trennen. Das schwor er mir. Verlangten Sie es von ihm? Nein, nie. Ich hatte ihn gebeten, fortzugehen. In jener Nacht am Flussufer, nachdem er den Mann getötet hatte. Jim sagte, das könne er nicht. Es sei unmöglich. Er schwor mir, er werde mich nie verlassen. Er schwor es mir. Und ist es möglich, dass Sie, ausgerechnet Sie, ihm nicht glauben? Andere Männer haben dasselbe geschworen. Mein Vater. Der Vater meiner Mutter auch. Ja, aber er ist nicht so. Warum ist er anders? Ist er besser? Ist er... Mein Ehrenwort, ich glaube, das ist er. Ist er treuer? Ja, treuer als jeder andere Mensch. Tapferer? Niemals wird Furcht ihn von ihrer Seite vertreiben. Was hat er Ihnen gesagt? Er hat Ihnen irgendetwas gesagt, oder? Was hat er Ihnen gesagt? Es gibt etwas, das er nie vergessen kann. Umso besser für Sie. Was ist es? Was ist es? Er sagt, er habe Furcht gehabt. Wie soll ich das glauben? Was ist es? Sagen Sie es mir. Hat es ein Gesicht? Eine Stimme? Wird es ein Zeichen sein? Einen Ruf? Es gibt nichts in jener unbekannten Welt. Keine Stimme, keine Macht, die Ihnen Jim entreißen könnte. Warum kamen Sie von da draußen zu uns? Wollen Sie ihn denn unbedingt? Ich werde nie wiederkommen und ich will ihn auch nicht. Niemand will ihn. Niemand? Niemand. Warum? Warum? Sagen Sie es mir. Warum? So reden Sie doch. Wollen Sie es wissen? Ja. Weil er nicht gut genug ist. Genau das sagt er auch. Sie lügen. Ja, hören Sie mich zu Ende. Niemand. Niemand ist gut genug. Ach, lassen Sie mich. Ich schlich davon. Lord Jim. Hörspiel nach Joseph Conrad. Teil 7. Was macht ihr denn im Dunkeln, ihr beiden? Oh, hallo Mädchen. Hallo Junge. Was hast du mit Marlow angestellt? Er ist da lang gegangen. Hinuntergegangen? Ist er... Komisch, dass ich ihm nicht begegnet bin. Sind Sie da? Marlow? Marlow? Ich gab keine Antwort. Als er mich rief, war ich gerade dabei, mich durch ein kleines Tor zu stehlen, das auf einen Streifen frisch gerodetes Land führte. Jim hatte die Absicht, es hier mit einer Kaffeepflanzung zu versuchen. Da hinein platzte Cornelius. Er versuchte zu erklären, welche Rolle er bei den Ereignissen jener denkwürdigen Nacht gespielt hatte. Ich hätte ihn gerettet, ehrenwerter Herr. Ich hätte ihn für $80 gerettet. Nein, er hat sich selber gerettet. Und er hat Ihnen verziehen. Worüber lachen Sie? Ach, lassen Sie sich nicht täuschen, ehrenwerter Herr. Er und sich retten, Er hat keine Ahnung, ehrenwerter Herr. Nicht die geringste. Wer ist er denn? Was will er hier? Der Dieb. Er streut jeden Sand in die Augen. Er streut auch Ihnen Sand in die Augen, ehrenwerter Herr. Aber mir kann er keinen Sand in die Augen streuen. Er ist ein großer Narr, ehrenwerter Herr. Er ist nicht mehr als ein kleines Kind hier. Ein kleines Kind. Aber für eine bescheidene Provision, ein passendes Geschenk. Er wollte, dass ich mich bei Jim für ihn verwandte. Der Kern der Sache war, dass er sich berechtigt fühlte, eine Summe Geldes als Gegenleistung für das Mädchen zu fordern. Wenn der ehrenwerte Herr ein Wort einlegen könnte. Unter der Bedingung eines sogleich zu gebenden, passenden Geschenks, erklärte er, werde er sich bereit finden, ohne weitere Provision die Sorge für das Mädchen zu übernehmen, wenn für den Herrn die Zeit zur Heimkehr käme. Jeder Herr gibt eine Provision, wenn für ihn die Zeit kommt, heimzukehren. Bei diesem Herrn, Mr. Cornelius, wird die Zeit nie kommen. Was? Wie denn? Haben Sie das nicht von ihm selbst gehört? Er wird nicht heimkehren. Nie. Oh, das ist zu viel. Niemals gehen. Er kommt von wer weiß woher. Kommt hierher. Der Teufel mag wissen, warum. Um auf mir herumzutrampeln, bis ich sterbe. Trampeln. So auf mir herumzutrampeln. Niemand weiß warum. Ich lasse nicht auf mir herumtrampeln. Geduld. Geduld. Wir werden schon sehen. Werden schon sehen. Was? Mich bestehlen? Mir alles stehlen? Alles, alles? Nichts als ein Kind, ein kleines Kind. Am nächsten Morgen, bei der ersten Biegung des Flusses, die die Häuser von Patusan verschwinden ließ, rückte das alles mit seiner Farbe, seinem Aussehen und seiner Bedeutung gänzlich von mir ab. Wie ein Gemälde, dem man nach langer Betrachtung den Rücken kehrt. Es haftet im Gedächtnis, reglos, unverblichen. Sein Leben erstarrt in unveränderlichem Licht. Der gewaltige und großherzige Doramin und seine kleine, mütterliche, hexenhafte Frau, die zusammen über das Land blickten und geheime Träume elterlichen Ehrgeizes nährten. Tunku Alam, zusammengeschrumpft und beunruhigt. Dain Waris, klug und tapfer, mit seinem Glauben an Jim. Das Mädchen Jewel, versunken in seiner ängstlichen, misstrauischen Anbetung. Tamp Itam, mürrisch und treu. Cornelius, der seine Stirn im Mondlicht gegen den Zaun lehnt. Sie existieren wie unter einem Zauber. Jim begleitete mich auf dem ersten Abschnitt meiner Reise zurück in jene Welt, der er abgeschworen hatte. Und der Weg schien zuweilen durch das Herz unberührter Wildnis zu führen, bis es plötzlich bei einer Biegung des Stroms war, als hätte eine große Hand einen schweren Vorhang fortgezogen. Dieser Himmel und dieses Meer. Das ist herrlich. Ja, das ist es. Wir landeten auf einem Streifen weißen Strandes. Eine zerfetzte, rußige Ansammlung elender Mattenhütten auf hohen, krummen Pfählen spiegelte sich im glasigen Wasser. Ein winziges schwarzes Kanu stieß von ihnen ab mit zwei winzigen schwarzen Männern. Diese Ansammlung elender Hütten war das Fischerdorf, das sich des besonderen Schutzes des Weißen Lords rühmte. Und die beiden Männer, die da herüberkamen, waren der alte Häuptling und sein Schwiegersohn. Der Alte begann sogleich eine Klage vorzubringen. Die Leute des Rajas wollten sie nicht in Frieden lassen. Es war zu irgendwelchen Streitigkeiten wegen Schildkröteneiern gekommen, die seine Leute auf den kleinen Inseln gesammelt hatten. Jim bat ihn zu warten. Er werde ihn später anhören. Das Dumme ist, dass diese Bettelarmfischer in dem Dorf dort drüben seit Generationen als persönliche Sklaven des Rajas betrachtet werden. Und dem alten Tunku Alang will es nicht in den Kopf, dass... Dass Sie das alles geändert haben. Ja, ich habe das alles geändert. Sie hatten Ihre Chance. Hatte ich sie? Nun ja, ich denke schon, ja. Ich habe mein Selbstvertrauen zurückgewonnen, meinen guten Namen. Und dann ist da noch Jewel. Ja, da ist Jewel. Ich brauche Ihnen nicht zu sagen, was sie mir bedeutet. Sie haben es gesehen. Mit der Zeit wird sie verstehen lernen. Das hoffe ich. Wann werden wir uns wiedersehen, frage ich mich. Nie mehr. Es sei denn, sie kommen heraus. Wir schüttelten einander die Hände und ich ging zum Beiboot, das am Strand wartete. Der Schoner tänzelte weiter draußen auf den Wellen. Werden Sie bald wieder nach England fahren? In einem Jahr ungefähr, wenn ich's erlebe. Sagen Sie ihnen, dass ich... Ja? Nein, nichts. Und dann war er mir entschwunden. Mit diesen Worten hatte Marlowe seine Erzählung tief in der Nacht beendet. Und seine Zuhörer waren unter seinem zerstreuten, nachdenklichen Blick aufgebrochen. In Paaren oder auch allein verließen sie die Veranda oder den Salon in diesem oder jenem fernen Land, ohne auch nur eine Bemerkung zu machen. Als hätte das letzte Bild dieser unvollständigen Geschichte jede Diskussion überflüssig und jeden Kommentar unmöglich gemacht. Jeder von ihnen schien seinen eigenen Eindruck mitzunehmen, ihn wie ein Geheimnis mit sich vorzutragen. Aber nur einer unter all den Zuhörern sollte jemals das letzte Wort der Geschichte vernehmen. Es erreichte ihn in der Heimat in England, mehr als 2 Jahre später. Und es war in einem dicken Paket eingeschlossen, das in Marlows steiler und eckiger Handschrift adressiert war. Er hat schon ewig nichts mehr von sich hören lassen. Zunächst sah er 3 verschiedene Schriftstücke. Sondern er? Eine beträchtliche Anzahl eng beschriebener und zusammengehefteter Blätter. Nee, gehört. Ein loses, quadratisches Blatt grauen Papiers, auf das einige Worte in einer Handschrift geworfen waren, die er noch nie gesehen hatte. Vor Patusa. Und ein erklärender Brief von Marlowe. Und ein Brief an mich. Aus diesem letzteren fiel ein anderer, von der Zeit vergilbter und am Falz durchgescheuerter Briefbogen heraus. Ach, es geht um diesen Jim. Er legte ihn beiseite und wandte sich sodann Marlows Brief zu. Mhm. Überflog die einleitenden Zeilen, hielt inne und las nun bedächtig weiter. Werden Sie vermutlich nicht vergessen haben? Sie allein zeigten eine Anteilnahme für ihn, welche den Augenblick des Erzählens seiner Geschichte überdauerte. Wenn Sie auch, wie ich mich wohl erinnere, nicht zugeben wollten, dass er sein Schicksal gemeistert habe. Ich behaupte nichts. Vielleicht urteilen Sie, nachdem Sie gelesen haben. Am Ende ist doch viel Wahres an der üblichen Ausdrucksweise, etwas sei zwielichtig. Es ist unmöglich, Jim klar zu sehen. Vor allem, da wir für den letzten Blick, den wir auf ihn werfen, auf die Augen anderer angewiesen sind. Er versuchte zu schreiben. Haben Sie es gesehen? Patusan. Der Bogen ist vor Patusan überschrieben. Er hatte seinen Plan ausgeführt und aus seinem Haus ein Befestigungswerk gemacht. Es war ein vorzüglicher Plan. Ein tiefer Graben, ein Erdwall, der von einer Palisade gekrönt wird und an den Ecken Kanonen, die auf Plattformen aufgestellt sind und die Seiten des Vierecks bestreichen können. Doramin hatte sich bereit erklärt, ihm die Kanone zu überlassen. All dies zeigt seine kluge Vorsorge, sein Vertrauen in die Zukunft. Etwas Furchtbares ist geschehen. Kein Datum, wie Sie sehen. Es ist auch unmöglich zu sagen, an wen er dachte, als er zur Feder griff. Stein? Mich? Die Welt im Ganzen? Oder war dies nur der ziellose, erschrockene Schrei eines einsamen Mannes, der seinem Schicksal begegnet? Etwas Furchtbares ist geschehen. Etwas Furchtbares ist geschehen, schrieb er, ehe er den Federhalter zum ersten Mal hinwarf. Sehen Sie nur den Tintenfleck unter diesen Worten. Nach einer Weile versuchte er es von neuem. Ich muss jetzt, sogleich. Verdammt. Die Feder hatte gespritzt und diesmal gab er es auf. Ich schicke Ihnen auch einen alten Brief. Er stammt von seinem Vater und am Datum sieht man, dass Jim ihn wenige Tage, ehe er sich auf die Patna begab, erhalten haben muss. Der gute alte Pastor bildete sich etwas auf seinen Seemannssohn ein. Ich habe hineingeschaut und einen Satz hier und da gelesen. Er sagt seinem lieben James, sein letzter Brief sei sehr freimütig und unterhaltend gewesen. Er ermahnte ihn, die Menschen nicht hart oder eilfertig zu beurteilen. Es sind im Ganzen 4 Seiten gängiger Moral und letzter Familienneuigkeit. Nein, es steht nicht viel in dem Brief. Die Geschichte für sie so nieder, als sei ich Augenzeuge gewesen. Die Geschichte der letzten Ereignisse finden Sie in den wenigen hier beigefügten Seiten. Ich schreibe die Geschichte für Sie so nieder, als sei ich Augenzeuge gewesen. Meine Informationen waren bruchstückhaft, aber ich habe die Stücke zusammengefügt und es sind genug, um ein verständliches Bild zu geben. Alles nimmt seinen Anfang mit der glorreichen Flucht eines Mannes namens Brown, der mit Erfolg aus einer kleinen Bucht in der Nähe von Zamboanga einen spanischen Schoner entwendete. Ehe ich den Kerl aufspürte, waren die Auskünfte, die ich besaß, unvollständig. Aber auf die unerwartetste Art fand ich ihn in einem heruntergekommenen Eingeborenenviertel von Bangkok wenige Stunden, bevor er seinen unverschämten Geist aufgab. Gleich als ich ihn erblickte, konnte ich sehen, was für ein Abdummkopf er war. Ja, ein Mann. Teufel. Er war ein elender Heuchler. Als hätte er mir nicht gerade heraussagen können, Finger weg von meiner Beute. Zum Teufel mit ihm. So hätte er einen Mann es gemacht. Soll er zur Hölle fahren? Da hatte er mich vor sich, aber nicht genug Mummelknochen, um mir den Chaos zu machen. Ja, nicht so was. Mich entwischen zu lassen, als wäre ich kein Fußtritt wert. Ja. Und so... machte am Ende ich ihm den Chaos. Ich hatte ihn in Bangkok mit Hilfe des wichtigtuerischen Schomberg des Hoteliers aufgespürt. Er redete fieberhaft, starb in der Nacht, glaube ich. Aber da hatte ich auch schon genug von ihm erfahren. So viel fürs Erste, was Brown angeht. 8 Monate zuvor hatte ich, wie gewöhnlich, wenn ich nach Samarang komme, Stein aufgesucht. Vor Steins Zimmer stieß ich auch auf einen Malaien, in dem ich Thamb Itam erkannte. Ich fragte ihn sogleich: Thamb Itam, was machst du hier? Bist du an Jim im Haus? Nein. Er wollte nicht kämpfen, Was? Aber... Ach, Sie sind es, mein Freund. Ja. Was ist geschehen? Tam Itam ist da. Kommen Sie und sprechen Sie mit dem Mädchen. Ich? Ja, kommen Sie und sprechen Sie mit dem Mädchen. Sie ist hier. Sie ist hier. Sie trafen vor 2 Tagen hier ein. Ein alter Mann wie ich, ein Fremder. Kann nicht viel tun. Kommen Sie bitte hier. Junge Herzen sind unversöhnlich. Die Lebenskraft in ihnen, diese grausame Lebenskraft. Er liebte sie sehr? Ja. Entsetzlich. Sie versteht mich nicht. Ich bin nur ein fremder, alter Mann. Vielleicht können Sie? Nein. Sie kennt sie. Sprechen Sie mit ihr. Wir können es nicht hierbei belassen. Sagen Sie ihr, sie soll ihm vergeben. Es ist entsetzlich. Zweifellos. Sie sollen hören. Hier, bitte. Gehen Sie, hören Sie. Sie kennen Steins großes Haus und die beiden riesigen, unbewohnten und unbewohnbaren Empfangsräume. Ich durchschritt einen von ihnen und sah im anderen das Mädchen am Ende eines großen Mahagonitisches sitzen, auf den sie ihr Haupt gelegt hatte. Wie eine Eisfläche spiegelte der gebohnerte Fußboden sie wieder. Er hat mich verlassen. Ihr verlasst uns immer. Um eure eigenen Ziele willen. Mit ihm zu sterben wäre einfach gewesen. Er wollte nicht. Es war, als wäre er mit Blindheit geschlagen. Und doch war ich es, die zu ihm sprach. Ich war es, die vor ihm stand. Er sah mein Gesicht, er hörte meine Stimme, er hörte meinen Schmerz. Als ich zu seinen Füßen saß, die Wange gegen sein Knie gelehnt, da war schon der Fluch der Grausamkeit und des Wahnsinns in ihm und wartete auf seinen Tag. Über ihn werde ich keine Träne vergießen. Keine Träne. Ich will nicht. Er ging fort von mir, wie wenn ich schlimmer wäre als der Tod. Meiner stummen Verbeugung schenkte sie keine Beachtung. Ich war froh, entfliehen zu können. Ich sah sie noch einmal am selben Nachmittag, auf der Suche nach Stein, den ich im Haus nicht hatte finden können. Ich erspähte seinen gelbbraunen Rock durch das Blätterwerk. Kurz darauf stieß ich bei einer Biegung des Weges auf ihn und das Mädchen. Schrecklich, schrecklich, schrecklich. Was soll man tun? Sie müssen ihm vergeben, Jewel. Wir alle wollen, dass uns vergeben wird. Was habe ich getan? Sie misstrauten ihm. Er war wie die anderen. Nicht wie die anderen. Er war falsch. Nein, nein, nein, nicht falsch. Wahr, wahr, wahr. Sie verstehen nicht. Aber warum verstehen Sie nicht? So fürchterlich. Amalo. Eines Tages soll sie es verstehen. Werden Sie es ihr erklären? Sie gingen weiter. Gingen weiter. Hier endet mit Marlos Unterschrift der eigentliche Brief. Der auserwählte Leser drehte seine Lampe auf und wandte sich einsam über den wogenden Dächern der Stadt wie ein Leuchtturmwärter über dem Meer den Seiten der Geschichte zu. Alles nahm, wie ich schon sagte, seinen Anfang mit einem Mann namens Brown. Er war der Musterhalunke vor der australischen Küste und die harmloseste Geschichte. Alles nahm, wie ich schon sagte, seinen Anfang mit einem Mann namens Brown. Um einen Mann an den Galgen zu bringen. Er war der Musterhalunke vor der australischen Küste und die harmloseste Geschichte, die über ihn in Umlauf war, wäre mehr als genug, um einen Mann an den Galgen zu bringen. Wie dem auch sei, sicher ist, dass er in den frühen Tagen der Goldsucher von einem englischen Schiff desertierte und nach wenigen Jahren als der Schrecken dieser oder jener polynesischen Inselgruppe von sich reden machte. Er nahm Eingeborene gefangen, zog einsame weiße Handelsleute bis aufs Hemd aus und forderte die armen Teufel, nachdem er sie ausgeraubt hatte, zu einem Pistolenduell am Strand heraus. In den Tagen seines größten Ruhms besaß er eine bewaffnete Bark mit einer gemischten Mannschaft aus Kanaken und ausgerissenen Walfischfängern und rühmte sich insgeheim von einer höchst angesehenen Cobra-Handelsgesellschaft finanziert zu werden. Aber er hatte eine Pechsträhne. Sie waren im ganzen 16 Mann, zwei ausgerissene Matrosen. Ein hochaufgeschossener Deserteur von einem Yankee-Kriegsschiff, ein paar schlichte, blondhaarige Skandinavier, so etwas wie ein Mulatte, ein höflicher Chinese, der kochte, und der Rest aus der schwer klassifizierbaren Brut der Südsee. Brown erzählte mir in allen Einzelheiten von ihrer Fahrt die Straße von Makassar hinunter. Es ist eine quälende und verzweifelte Geschichte. Sie hatten ein gestohlenes Schiff, sehr wenig Proviant und Wasser. Sie enterten mehrere Eingeborenen-Schiffe und erbeuteten auf jedem ein bisschen. Er hatte kein Geld, um etwas zu kaufen, keine Papiere und keine Lüge, die glaubhaft genug geklungen hätte. Ungesehen schlüpften sie überall durch. Eine bleiche, hohläugige Rotte Ausgestoßener, rasend vor Hunger und von Angst getrieben. Brown hatte die Absicht, Kurs auf Madagaskar zu nehmen, wo er den Schoner in Tamatav zu verkaufen hoffte. Bevor er jedoch die lange Fahrt über den Indischen Ozean wagen durfte, waren Lebensmittel dringend erforderlich und Wasser. Vielleicht hatte er von Patusan gehört, oder vielleicht sah er nur zufällig den Namen in kleinen Buchstaben auf einer Seekarte. Allem Anschein nach eine größere Ansiedlung am Oberlauf eines Flusses in einem eingeborenen Staat. Vollkommen wehrlos, weit ab der üblichen Schifffahrtsrouten. Er war sicher, dort Proviant zu bekommen. Ochsen, Reis, Süßkartoffeln. Und ging bei der Bato-Krim-Mündung, weniger als einen Pistolenschuss von einem Fischerdorf entfernt, vor Anker. Hey. 14 Mann drängten sich in das Beiboot und traten die Fahrt stromaufwärts an, während zwei zur Bewachung des Schoners zurückblieben, mit hinreichend Proviant versehen, um sie 10 Tage vor dem Hungertod zu bewahren. Flut und Wind unterstützten die Fahrt. Und früh an einem Nachmittag schob sich das große, weiße Boot unter einem zerfetzten Segel mit der Seebrise in die Flussstrecke von Patusan. Bemannt mit 14 zusammengewürfelten Vogelscheuchen, die hungrig vor sich hin starrten und an den Schlössern ihrer billigen Gewehre fingerten. Hinter den Palisaden des Rajas blieb alles still. Weiter stromaufwärts waren einige Kanus zu sehen, die in wilder Flucht davon stoben. Brown war über die Größe der Ortschaft erstaunt. 2 Riemen wurden ausgelegt und das Boot glitt weiter, denn der Plan war, mitten in der Siedlung Fuß zu fassen, ehe die Einwohner noch an Widerstand denken konnten. Es macht jedoch den Anschein, als sei es dem Oberhaupt des Fischerdorfes am Bato-Krim gelungen, rechtzeitig eine Warnung zu schicken. Denn als das Beiboot auf Höhe der Moschee hielt, war der Platz davor voller Menschen. Da ist es. Ruhig. Warte noch. Los, los. Schießt das Boot mit den großen Kanonen! Von einem Punkt weiter oben wurden zwei kleine messingne Sechspfünder abgefeuert. Vor der Moschee begann die brüllende Männerschar Salven abzufeuern, die quer über den Fluss peitschten. Ein niederschmetterndes Gewehrfeuer wurde auf das Boot eröffnet und Browns Leute zögerten nicht, darauf mit einem wilden, rasenden Feuer zu antworten. Das Getöse der Kriegsschreie, der bebende Klang der Gongs, das tiefe Dröhnen der Trommeln, das Wutgeschrei und das Knattern der Gewehrsalven verschmolzen zu einem furchtbaren Lärm, in welchem Brown verdutzt an seinem Ruder saß und sich in einem rasenden Zorn auf dieses Volk steigerte, das es wagte, sich zu verteidigen. Zwei seiner Leute waren verwundet. Und er sah, dass ihm der Rückzug unterhalb der Stadt von einigen Booten abgeschnitten wurde, die von Tunku Alangs Palisaden abgelegt hatten. Es waren 6 vollbemannte Kanus. So umzingelt gewahrte er die Einfahrt in den kleinen Priel, denselben, über den bei Evelyn Jim gesprungen war. Das Boot wurde hineingesteuert, sie landeten und richteten sich auf einer kleinen Anhöhe ungefähr 900 Meter von den Palisaden entfernt ein. Die Abhänge des Hügels waren kahl, aber auf dem Gipfel standen einige Bäume. Sie machten sich daran, diese Bäume zu fällen und daraus eine Brustwehr herzustellen und waren noch vor Einbruch der Dunkelheit genügend verschanzt. Der Himmel war dunkel, sandartig und von Sternen übersät. Über die Palisaden und die Gebäude des Rajas hinweg sah Brown Lichter auf dem Wasser. Sie bewegten sich über den Fluss, wechselten von Ufer zu Ufer. Es war eine gewaltige Siedlung. Die 14 verzweifelten Eindringlinge, die flach hinter den gefällten Stämmen lagen, hoben ihre Köpfe, um auf das Treiben der Stadt herabzublicken, die sich meilenweit flussaufwärts zu erstrecken schien. Jim hatte sich für mehr als eine Woche ins Innere begeben. Und es war Dain Varys gewesen, der den ersten Schlag gegen den Feind geführt hatte. Dieser tapfere und kluge junge Mann wollte die Sache auf der Stelle zur Entscheidung bringen. Aber er war seinen eigenen Leuten nicht gewachsen. Das Gewehrfeuer von Browns rohem Gesindel hatte ein halbes Dutzend der Verteidiger verletzt. Die Verwundeten lagen auf der Veranda von Fort Patusan und wurden von den Frauen ihrer Familien gepflegt. Die Frauen und Kinder aus dem unteren Teil der Stadt waren bei dem ersten Alarm in das Fort geschickt worden. Hier führte Jewel sehr tatkräftig und entschieden das Regiment. Und Jims Leute gehorchten ihr. An sie hatte sich Dain Varys gewandt. In der Ratsversammlung, die um 11 Uhr an jenem Abend in Jims Esszimmer abgehalten wurde, unterstützte sie Dain Varys Vorschlag einer unverzüglichen und durchgreifenden Aktion. Der alte Doramin war unter großen Mühen herübergebracht worden. Die Oberhäupter waren in einer sehr unversöhnlichen Stimmung. Und Doramins Wort wäre entscheidend gewesen. Meine Überzeugung ist jedoch, dass er, wohl wissend um den tollkühnen Mut seines Sohnes, nichts sagte. Mehr hinhaltende Vorschläge setzten sich durch. Ein gewisser Haji Saman wies umständlich darauf hin, dass sich diese tyrannischen und wilden Männer ohnehin dem sicheren Tod überantwortet hätten. Sie säßen auf ihrem Hügel fest und müssten verhungern. Was die Gemüter der Stadtbewohner am meisten beunruhigte, war die Tatsache, dass die Boote des Rajas es unterlassen hatten, einzugreifen. Der diplomatische Kasim vertrat den Raja in der Versammlung. Er sagte sehr wenig, hörte lächelnd zu, war sehr freundlich und undurchdringlich. Wilde und übertriebene Gerüchte kamen auf. Da sollte ein großes Schiff vor der Flussmündung liegen, mit schwerem Geschütz und vielen Mann Besatzung. Einige weiß, andere schwarz und von blutrünstigem Aussehen. Schwer und mit grimmigem Gesicht saß Doramin da, blickte einen Redner nach dem anderen an und atmete langsam wie ein Bulle. Als schließlich die Versammlung auseinanderging, war beschlossen worden, in den Häusern nahe dem Priel mehrere starke Trupps zu positionieren, um das Boot des Feindes unter Kontrolle zu haben. Das Boot selbst sollte nicht angetastet werden, um die Räuber auf dem Hügel in Versuchung zu führen, damit zu fliehen, wobei dann die meisten von ihnen durch gut gezielte Gewehrsalven getötet würden. Um denen, die überlebten, den Rückzugsweg zu versperren und zu verhindern, dass noch mehr kamen, wurde Dain Varys von Doramin beauftragt, einen Trupp Bugi-Männer stromabwärts zu führen, dort ein Lager zu errichten und den Fluss mit Kanus zu blockieren. Mehrere Booten sollten in verschiedene Richtungen nach Jim ausgesandt werden. Diese Männer brachen in der Dämmerung auf. Aber vorher war es Kasim gelungen, Verhandlungen mit dem belagerten Brown aufzunehmen. Der Vertraute des Rajas nahm Cornelius mit. Kasim hatte seinen eigenen kleinen Plan und dafür benötigte er einen Dolmetscher. So geschah es, dass Brown gegen Morgen, als er gerade über die Hoffnungslosigkeit seiner Lage nachdachte, eine freundschaftliche, zitterige Stimme hörte, die auf Englisch um die Erlaubnis bat, heraufzukommen. May I come up? Captain! Kann ich hochkommen? Captain! Und zwar in einer sehr wichtigen Angelegenheit. Da ist jemand! Vorausgesetzt, dass Sie garantieren meine persönliche Sicherheit. Brown war überglücklich. Wenn mit ihm gesprochen wurde, war er nicht länger ein gehetztes Wild. Er heuchelte aber zunächst großes Widerstreben. Dann kommen Sie! Aber allein, hören Sie! Ich bin Weißer, ein armer, ruinierter alter Mann, der seit Jahren hier lebt. Nur zu! Es geschieht Ihnen nichts! Eine halbe Stunde mit Cornelius öffnete Brown die Augen über die Verhältnisse in Patusan. Hier lagen Möglichkeiten, ungeheure Möglichkeiten. Aber ehe er sich auf Cornelius' Vorschläge einlassen würde, sollten Lebensmittel als Beweis des guten Willens heraufgeschickt werden. Später kehrte Cornelius mit einem spärlichen Vorrat an Reis, Pfefferschoten und getrocknetem Fisch zurück. In Begleitung von Kasim. Kasim verabscheute Doramin und seine Bugi sehr. Aber noch mehr hasste er die neue Ordnung. Ihm war der Gedanke gekommen, diese Weißen könnten zusammen mit den Anhängern des Rajas die Bugi angreifen und vernichten, ehe Jim zurückkehrte. Als ich zum ersten Mal Cornelius' Stimme hörte, hatte ich Hoffnung auf ein Schlupfloch, durch das ich entkommen könnte. Eine Stunde später rumorten ganz andere Gedanken in meinem Kopf. Unter dem Druck äußerster Not war ich dorthin gekommen, um Lebensmittel zu stehlen. Einige Tonnen Kautschuk oder Gummi vielleicht. Aber nachdem, was mir dieser Kasim erzählte, begann ich darüber nachzudenken, das ganze Land zu stehlen. Irgendein verflixter Kerl hatte anscheinend etwas derartiges fertiggebracht. Und noch dazu ganz allein. Im Verlauf seiner Verhandlungen mit Kasim gewahrte Brown, dass man der Meinung war, er habe ein großes Schiff mit einer zahlreichen Mannschaft draußen liegen. Kasim bat ihn inständig, dieses große Schiff mit seinen vielen Kanonen und Männern unverzüglich stromaufwärts schaffen zu lassen. Brown erklärte sich einverstanden. Wie heißt er? Jim? Ja. Jim. Das reicht doch nicht als Name eines Mannes. Sie nennen ihn Tuan Jim hier. Lord Jim, wie Sie sagen würden. Was ist der? Woher kommt der? Was ist er für ein Mann? Ist er Engländer? Ja, ja. Er ist Engländer. Auch ich bin Engländer. Aus Malakka. Er ist ein Narr. Sie brauchen ihn nur zu töten. Und Sie sind König hier. Alles gehört ihm. An diesem Tag stahl sich Dain Waris Kanuflotte vorüber und fuhr stromabwärts, um den Fluss abzuriegeln. Das entging Brown. Und Kasim, der wollte, dass das Schiff der Weißen den Fluss hinaufkommen sollte, drängte Brown, Order zu geben und erbot sich, einen zuverlässigen Kurier zu stellen. Na gut. Warte. Wir kommen voran. Große Sache. Haltet den Mann auf. Hier, lass uns zu meinem Schiff bringen.